Der Vorsitzende des Kabinetts der TVJK, Park Bong-ju, machte sich vor Ort mit der Arbeit der bedeutenden Fabriken und Werke der Stadt Hamhung vom Bezirk Südhamgyong vertraut. Beim Rundgang durch das Vereinigte Vinylenwerk Akto Februar, das Vereinigte Düngemittelwerk Hungnam, das Vereinigte Maschinenwerk Ryongsong und die Elektrodenfabrik Hungnam informierte er sich konkret über den Stand der Produktion und Materialversorgung. In den betreffenden Einheiten gab es Beratungen der Mitarbeiter der zuständigen Bereiche. Zuvor besuchte er die Kimchi-Fabrik Ryugyong.